unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rücker, Journalistin. Bei mir sitzt wie immer und unerbittlich meine Schwester Hallo. Johanna Haberer, Theologin. Und wir haben heute zwei Figuren. Wir sind natürlich auf der, das kann ich ja nochmal und habe auch schon ein paar Mal gesagt, auf der Zielgeraden zur Passionszeit, zu Ostern, sind aber jetzt in der Vorbereitung dieser letzten Dinge und haben heute uns vorgenommen, zwei Figuren, die den Untergang Jesu mitbestimmen, haben wir uns heute vorgenommen. Das ist zum einen Petrus, nach dem ja heute noch der Papst benannt ist, und der Stellvertreter auf Erden, und Judas. Judas, der Verräter. Du, Judas, ist ja bis heute ein fester Begriff. Ich finde, Johanna, wir haben uns jetzt überlegt, in welchem Evangelium wir uns das anhören, diese Geschichte. Wir haben uns für das Matthäusevangelium entschieden. Da werden wir uns jetzt auch die nächsten Tage bis zur Auferstehung aufhalten im Matthäusevangelium. Das ist einfach da am schönsten erzählt. Ja, es ist auch die Leute, die so ein bisschen kulturell unterwegs sind, die haben das natürlich im Ohr durch die Matthäus-Passion. Genau. Ja, da singt dann immer der Evangelist. Deswegen bleiben wir da auch. Singt diesen Text. Deswegen bleiben wir da auch. Außerdem haben wir die anderen, das Johannesevangelium und das Markus-Evangelium schon im letzten Ostersendung abgegrast. Da kann man ja gerne nochmal zurückhören. Das hieß, warum wir an Dinge glauben, die es nicht gibt. Und dieses Mal sind wir also richtig an Ort und Stelle in der Bibel, in der Passionszeit. Da sind wir einfach jetzt angekommen im Neuen Testament. So, ich schlage vor, es beginnt mit dem Abendmahl. Das hatten wir ja auch schon, haben wir ja schon durchgenommen, das Abendmahl. Da setzt die Geschichte jetzt wieder ein. Und jetzt hören wir uns die mal an, finde ich. Was sagst du dazu? Ja, gut. Einverstanden. Los geht's. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Und als sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen: Herr, bin ich's? Er antwortete und sprach: Der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagst es. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir, denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich doch mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Großer Auftritt. Großer Auftritt. Beide Figuren sind eingeführt in diesen wenigen Sätzen. Und beide werden von sich selbst überrascht. Der Judas weniger. Ich glaube, der Petrus ist ja die Figur, die so selbstbewusst ist. Und wenn ich mit dir sterben müsste. Aber ich glaube, der Judas wird ja nicht von sich selbst überrascht. Der hat ja einen Plan. Du meinst, er will nur ausloten, ob Jesus was ahnt. Er hat ja bereits die 30 Silberlinge kassiert, oder? Ja, er hat sie. Und ich glaube, das Interessante an dieser Geschichte ist, dass der da am Tisch sitzt, der Verräter, und mit isst. Aber ein richtiger Verräter muss natürlich mit am Tisch sitzen. Also ein Verräter, den man schon von Ferne ansieht, dass es einer ist, das ist ja keiner. Ja, aber der Jesus schickt ihn auch nicht weg. Nee. Also er sagt ihm, du wirst mich verraten. Mhm. Und wir nehmen beide die Hand in die Schüssel. Ja. Und er bleibt da. Ja. Er sagt nicht, geh weg. Ja, darüber haben wir letztes Mal ja schon gesprochen. Ja, aber ehrlich gesagt, ich finde das, wenn ich jetzt mal aktuell mir immer überlege, ja, wie wir versuchen zurzeit immer alles wahnsinnig sauber zu halten. Ich rede jetzt von der Missbrauchdebatte und ich rede von allen möglichen Versuchen, sozusagen die Kirche zu säubern. Ja. Und zwar mit allen Mitteln. Ja. Diese Geschichte spricht da irgendwie dagegen. Also der wird zwar gestellt, ja, nimmt auch kein ganz gutes Ende, wie ja, wir wissen, aber er bleibt sozusagen an diesem Abendmahlstisch sitzen. Das ist immer das, was mich ein bisschen irritiert. Findest du nicht, Johanna, dass es ein Unterschied ist, ob jemand Jesus was antut oder anderen, zum Beispiel Kindern? Das ist doch der Unterschied. Ich meine, Jesus sagt ja auch an anderer Stelle, soweit ich mich entsinne, wer diesen Kleinen etwas tut, für den ist es besser, man binde ihm einen Mühlstein um den Hals und versenke ihn. Also ja, das klingt jetzt nicht sehr friedlich und versöhnlich. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass in dieser Abendmahlsgeschichte oder in dieser Geschichte, die wir jetzt gerade gehört haben, steckt die Weisheit drin, dass der Verrat auch zu Gemeinschaften gehört. Und diese Ambivalenz, auch die in der Figur ist, der sitzt am Tisch und es wird ihm gesagt, es ist eigentlich eine innere Notwendigkeit. Und trotzdem wirst du daran scheitern. Dein Leben wird daran scheitern. Du wirst kein Leben mehr haben nach diesem Verrat. Ich glaube, das ist auch etwas, was Menschen auch tatsächlich erleben. Ich erzähle die Geschichte jetzt mal weiter. Ja. Ja. Es geht jetzt nachts weiter. Jesus weiß ja, dass sich was gegen ihn zusammenbraut. Er weiß auch, dass er eigentlich auf der Todesliste steht. Das ist ihm bekannt. Und er hat es ja auch ausgelöst, er hat es ja gesucht, dieses Ende. Das naja, es wird so dargestellt in den Evangelien. Ja, ich glaube das auch. Historisch weiß man es nicht so richtig. Ich glaube das auch. Nein, ich bin davon überzeugt, dass das stimmt. Also ich bin davon überzeugt, dass diese Geschichte von der Selbstopferung, dass die korrekt ist und dass das auch das sein Ziel ist. Das ist eine richtige Märtyrergeschichte. Jesus ist eine Märtyrergeschichte und dieses Ende ist ein klassisches Märtyrerende und das ist ein Heldenende und nicht, ist natürlich auch ein Verbrecherende, aber für die Community, der er vorsteht und die er anführt, ist es ein Heldenende. Und das braucht die Geschichte auch. Aber darüber redet man nachher. Jedenfalls kommt Jesus mit seinen Jüngern zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt. Und da ist es so eine Art Park, nehme ich an. Du weißt es doch besser, du hast doch da gewohnt. Ja, wunderbar. Da gehst du einfach von der Altstadt Jerusalem, gehst du in das Kidron-Tal runter und dann gehst du wieder ein bisschen hoch und dann ist da dieser Garten. Gibt es den immer noch? Ja, ja. Da steht die Gethsemane-Kirche. Ja. Und es ist ein wunderbares Grundstück, ein wunderbarer Park. Ah ja, ja. Mit Ölbäumen oder was steht ja, da? Ja, Ölbäume. Na gut, und da setzen die sich dann hin und er sagt, er bleibt hier und wartet, und während ich da drüben bete. Also er ringt jetzt mit sich. Er will jetzt alleine sein und will das Gespräch suchen mit Gott. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Angst und Trauer und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und dann geht er noch ein Stück weiter und lässt die drei da sitzen und wirft sich zu Boden und betet, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Also der will ja gar nicht sterben, erstmal, also zumindest, naja. Er hat natürlich, ist es nicht schön zu sterben, das weiß er auch, aber er fühlt sich ja im Rausch eines höheren Auftrags. Deswegen, aber er versucht es nochmal rückgängig zu machen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Genau. Und dann geht er zurück zu den Jüngern und dann schlafen die. Das ist ja auch schon eine Art Verrat, finde ich. Ja, ja. Und dann sagt er zu dem Petrus, könnt ihr nicht eine Stunde mal mit mir wach bleiben? Ist das schon zu viel verlangt? Die schätzen die Lage falsch ein, die Jungs. Ne? Die sagen, okay. Na, er hat es ja eigentlich lange angekündigt. Also es gibt in den Evangelien, ist es unterschiedlich. Aber Markus-Evangelium sagt man ja immer, das ist eine Passionsgeschichte mit einem kleinen Anfang, wo eigentlich das Hauptsache ist dieses. Und die Ankündigung im Johannes-Evangelium gibt es Abschiedsreden ohne Ende. Aber tatsächlich ist immer dieser Move, dass die Jünger nicht den Ernst der Lage erkennen. Nicht erkennen, genau. Ja, tja, also, woran erinnert mich das? Sie pennen. Ja, gut. sie pennen und er sagt es auch, und es ist ja natürlich dieser Tod, der überschattet ja von Anfang an schon alles. Also das ist ja wie ein Kinofilm irgendwie. Man weiß am Schluss, er wird sterben, aber jetzt gehen wir noch ein Stück mit ihm. Mhm. Ne? Dann legt er ihnen ans Herz, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also sie sollen wach bleiben und sich durch Beten wach halten. Ich habe natürlich vorher auch ordentlich Wein getrunken, das wollen wir jetzt mal nicht vergessen. Und dann geht er zum zweiten Mal weg und betet wieder: Mein Vater, wenn der Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, dann geschehe dein Wille. Das klingt jetzt schon anders. Mhm. Ne? Gibt ja diese Kreise nach Kübler-Ross. Mhm. Diese Trauer. Kreise. Ja. Diese Trauer. Wut, die ja. Trauerkreise. Also wenn ich weiß, dass ich sterben muss, ja. Das habe ich unterschiedliche Phasen. Ja. Ja, und dann das eine ist die Verweigerung. Ja. Und dann kommt die Wut. Ja. Und dann irgendwann mal das Einverständnis. Genau. Und genau. Das klingt hier auch so ein bisschen danach. Ja. Ja, es gibt aber, keine 7 Kreise, aber 2, 3 gibt es schon. Es ist uns eigentlich so geläufig, dass wir sagen, der Kelch soll an mir vorübergehen. Ja. Aber es ist natürlich auch die Abendmahlsgeschichte, ja. Wird da aufgerufen. Ja. Also die haben den Kelch geteilt, mhm. Und der Jesus trinkt mit denen aus einem Kelch, mhm. Und dann sagt er, der Kelch soll an mir vorübergehen. Mhm. Das heißt, das Bild ist ja eigentlich das Abendmahlsbild. Ja. Ja, lass mich aus. Ja. Und dann kommt er wieder zurück und die schlafen jetzt wieder, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Dann geht er wieder, jetzt gibt das auf. Jetzt weckt er sie nicht nochmal, sondern jetzt geht er wieder weg und betet jetzt zum dritten Mal in den gleichen Worten. Und dann kehrt er zurück und sagt: Schlaft ihr immer noch? Die Stunde ist nämlich gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sündern ausgeliefert. Er redet wieder von sich in der dritten Person. Aber es ist auch beschrieben, glaube ich, dass es mit diesem Wissen um den eigenen Tod eine einsame Sache ist. Ja. Sterben ist was Einsames. Ist, glaube ich, was sehr Einsames. Ich weiß, es gibt so viele Überlegungen, wie man Sterbenden beistehen kann. Und ich glaube, es gibt auch viele gute Möglichkeiten, Sterbende zu begleiten. Mhm. Aber letztlich muss man wissen, Sterben ist richtig was Einsames. Mhm. Es gibt ja so, weiß nicht, ob du vielen Sterbenden schon begegnet bist. Ich habe immer den Eindruck, wenn jemand weiß, dass er sterben muss, dann entsteht bei vielen sowas, so als wenn sie so eine Glaswand um sich rum haben. Mhm. Man spürt ihnen diese Einsamkeit an und dann, wenn man versucht, sie zu begleiten, dann muss man richtig versuchen, diese Glaswand zu durchbrechen. Das gelingt manchmal, aber manchmal auch nicht. Also es ist eine sehr, sehr einsame Sache. Und das ist in dieser Gebetssituation abgebildet. Mhm. Ja, auch in dass sie eben wegdriften, die anderen, nicht? Ja. Und jetzt ist er aber wieder da und sagt, die Stunde ist gekommen, der Menschensohn wird den Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, da ist schon der Verräter, der mich ausgeliefert hat. Und während sie noch reden, kommt Judas, sein alter Gefährte, mit einer Schar von Männern. Die haben Schwerter und Knüppel und waren von den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes geschickt worden. Also dieses Establishment hat gewonnen. Das Establishment hat gewonnen. Ich habe mir das auch immer überlegt, warum diese Szene. Aber es geht ja dem Establishment darum, dass sie kein Aufsehen erregen. Mhm. Und der ist ja schon zumindest da in der Stadt ziemlich stadtbekannt und hat da im Tempel rumgefuhrwerkt und hat sehr viele Follower und so. Und die wollen den festnehmen, ohne dass es einer mitkriegt. Aber das machen doch die Terrorstaaten auch. Genau. Die Terrorstaaten kommen ja nicht, wenn die Leute Reden halten und holen die da aus vollbesetzten Bierzelten raus. Genau. Sondern die kommen ja nachts. Genau. Wobei in aller Stille und kassieren die ein. Genau. Und deswegen wird das wird dann noch einmal, also weil man sich ja manchmal überlegt, was ist denn eigentlich der Verrat? Ja. Der Verrat ist, dass er sagt, du, ich weiß, wo der ist. Und ihr könnt den jetzt in aller Stille mitnehmen. Ja. Genau. Und da sind nur die 12 Schläfer da. Da sind nur die 12 Schläfer. Ja, 11. Elf ja, wobei Schläfer. Man immer nicht weiß, die Anzahl der Jünger, ist der Judas der 12. oder ist er der 13.? Nee, das ist der 12. Der wird doch nachher ersetzt. Damit ja, ich sie weiß 12 immer, sind. Ja. Aber ich weiß immer nicht, weißt du? Jesus ist der 13. Weißt du, warum wir die 13 so bashen? Wahrscheinlich deshalb. Glaube ich weil auch. Weil den 13. hat es erwischt. Ja. Na gut, also jedenfalls ist es ja auch interessant, dass der Judas jetzt da ankommt und offenbar weiß niemand, wie Jesus ausschaut. Oder sie sehen alle so gleich aus, wahrscheinlich alle lange Haare, Bärte. Es ist dunkel. Weiße, lange Wallegewänder. Ja, und wer es ist denn dunkel. Nun? Ja. Es ist dunkel. Es ist dunkel, außer die haben aber Fackeln dabei. Ja, ja. Da haben sie jetzt alle angeleuchtet, schauen alle gleich aus. Ja. Und jetzt muss der Judas also ein Zeichen geben. Und deswegen geht er zu Jesus und sagt, hallo, wie geht's? Und küsst ihn. Sei gegrüßt, Rabbi, sagt er, und küsst ihn, der berühmte Judas-Kuss. Und Jesus erwidert ihm, Freund, dazu bist du gekommen? Ist auch ein schöner Satz, ne? Da gingen sie auf Jesus zu und ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von den Begleitern des Jesus zog sein Schwert und schlug dem Diener des Hohenpriesters ein Ohr ab. Ich dachte, das ist Petrus gewesen. Ja, das ist, die Evangelisten erzählen diese Szene fast alle. Ja. Und der eine, ich glaube, der Markus ist es, der. Der ordnet das Petrus zu. Ja, genau. Da sagt Jesus zu ihm, also zu Petrus wahrscheinlich, steck dein Schwert in die Scheide, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder glaubst du nicht, mein Vater könnte mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken, wenn ich ihn darum bitte? Da wird jetzt ganz deutlich, dass er eingewilligt hat in dieses, also im Griechischen heißt es Dei. Es muss geschehen. Es muss geschehen. Ja, Wahnsinn. Es ist ein bisschen wie bei den Suizidanten. Die haben das ja auch. Wer sich umbringen will, der hat ja auch diese Zweifelsphasen und dann am Schluss aber auch diese Erleuchtung und dieses Fröhlichsein, wenn sie sich dann dazu entschlossen haben. Das ist richtig schauerlich, dass Leute, die sich beschlossen haben, sich das Leben zu nehmen, dass die dann vorher noch guter Dinge sind, weil sie den Entschluss jetzt gefasst haben und es jetzt sein muss. Es muss. Ja. Aber das mit den Engeln ist natürlich auch, naja, also der hätte es mal drauf ankommen lassen sollen. Das finde ich, wäre mal interessant gewesen. Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, nach der es so geschehen muss? Darauf sagt Jesus zu den Männern, die ihn da festnehmen wollen, wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag habe ich im Tempel gesessen und gelehrt, da habt ihr mich nicht verhaftet. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten in Erfüllung gehen. Und da verließen ihn alle Jünger und flohen. Ja. Und flohen. Ja, die haben die sie vorher aber gesagt haben, oh, niemand wird uns in den Weg stellen. Ja, ja, aber er sind steht sie alle weg. Aber das ist ja auch zum Fürchten, denke ich, wenn der es ist auch furchtbar. Und sagt, ich gehe jetzt damit. Na klar. Und dann verweist dieser Jesus ja immer auf die Schriften. Und die Schriften, das vermutlich bezieht sich das auf den Jesaja, auf den Gottesknecht. Da gibt es im Jesaja ein Gottesknechtslied. Ja, das haben wir hier auch schon gesungen. Das haben wir schon gesungen hier, dass eben der Ärmste und der am meisten Verachtete und der, der umgebracht wird, der Eigentliche ist, der dem Volk Israel der Messias ist. Und das ist so die Beschreibung, die Aufnahme, wenn er sagt, dass die Schrift muss erfüllt werden. Wir haben ja häufiger schon gesagt, dass der Matthäus der Evangelist ist, der immer auf die Tora und das Alte Testament zurückgreift, der versucht, die Link zu machen, das ist der Messias, auf den ihr im Alten Testament gewartet habt. Und da wird dann auf den Jesaja verwiesen. Wo steht denn, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden? Genau, ist auch Jesaja. Ist auch Jesaja. Wobei Eckstein ist es ja nicht, sondern es ist ja bei diesem Bogen, nicht? Man muss sich da diese Bögen der vorstellen. Obere. Der eine Stein, der den ganzen Bogen im Druck zusammenhält. Genau. Das ist dann der Eckstein. Ja. Ja. Aber was auch interessant ist, was wir jetzt hier nicht vorlesen und auch nicht durchnehmen, aber was im Johannesevangelium dann vorkommt, an derselben Stelle ist doch ein junger Mann, der dann verschwindet. Ja, ist es nicht so, dass der ein weißes Hemd hat? Genau. Und in dem weißen Hemd flieht oder zieht er das weiße Hemd aus, weil ihn einer dabei gepackt hat? Nee, der flüchtet. Da ist ja noch ein junger Mann, der in weißen Kleid. Ein junger Mann im weißen Hemd, der flüchtet. Ja. Der gehört irgendwie zu den Jüngern? Ist er einer davon? Ja, wahrscheinlich. Aber man nimmt ja an, dass das Johannes selber ist. Wenn es stimmt, dass das Johannesevangelium nicht das jüngste, sondern das älteste Evangelium ist, dann könnte es ja sein, dass Johannes sich da selbst verewigt hat, so wie Hitchcock, der durch einen Film gelaufen ist und sich da bemerkbar gemacht hat. So könnte auch Johannes, und das ist ja, gibt es ja Interpreten, die das so sehen, hat sich selbst da reingemalt haben in diese Szene. Genau, und einmal, er läuft durchs Bild. Ja, er läuft durchs Bild. Ja. Aber das ist natürlich nicht bewiesen, es sind hier alles nur Spekulationen, trotzdem interessant. So, jetzt geht's weiter, jetzt wird Jesus mitgenommen. Nach der Verhaftung führt man ihn zum hohen Priester Kaiphas. Und dieser Kaiaphas, heißt er genauer gesagt, der Kaiphas oder Kaiaphas, bei dem haben sich die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt. Die sitzen da schon alle, die Feinde haben sich schön zusammengerottet Und Petrus folgt dem Jesus von Weitem und geht der Sache nach, spioniert da hinterher bis zum Hof des hohepriesterlichen Palastes. Und da geht er in den Hof hinein und setzt sich, weil er nicht durch die Tür kommt, in die Jesus hineingeführt worden ist, setzt er sich in den Hof und da sitzen Diener und Wachen und so weiter, haben ein Feuer gemacht und da setzt er sich dazu und schaut, wie es weitergeht. Und die hohen Priester und der Hohe Rat bemühen sich also um falsche Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn dann endlich verurteilt zu kriegen. Aber man kann jetzt sagen, der Petrus, der vorher eingeschlafen ist, der hat sich jetzt nochmal derrappelt und begibt sich ja auch in Gefahr jetzt. Also es ist nicht so, dass der jetzt als Feigling dargestellt wird. Die anderen sind weg. Die anderen sind alle weg. Das heißt, aber er schleicht noch hinterher und schaut jetzt, was aus Jesus wird. Ja. Und die hohen Priester und der ganze Hohe Rat sind drinnen und bemühen sich inzwischen, ein paar falsche Zeugenaussagen gegen Jesus zusammenzukratzen, damit sie ihn verurteilt kriegen. Sie dürfen es ja nicht selber, das werden wir ja dann bald hören. Das müssen ja die Römer machen. Aber sie müssen ein paar Gründe liefern, warum der jetzt sterben soll. Und sie erreichen nichts, obwohl viele falsche Zeugen auftreten. Und zuletzt kommen zwei Männer und sagen, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Das hatten wir hier auch im Podcast vor ein paar Sendungen. Das stimmt, das hat er wirklich gesagt. Ja, ja. Und er meinte, ich baue euch diesen Tempel hier in 3 Tagen auf. Und da sagen sie doch noch, das hat doch 46 Jahre gedauert, bis wir den Tempel errichtet haben. Genau. Und du willst es in 3 Tagen machen? Und dann gibt es natürlich auch die Bemerkung dann, ich weiß nicht in welchem Evangelium, und er meinte natürlich seinen eigenen Körper. Ja, das steht bestimmt bei Johannes. Hier steht es nämlich nicht. Ja. Da steht der hohe Priester auf und fragt den Jesus, willst du nichts sagen zu dem, was hier vorgebracht wird? Aber er sagt nichts. Jesus, der immerzu sendet, ist jetzt verstummt. Jetzt sagt er nichts mehr. Daraufhin sagt der hohe Priester, ich beschwöre dich beim lebendigen Gott. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Und jetzt sagt Jesus was. Nämlich, du hast es gesagt. Nicht ich habe es gesagt, du hast es gesagt. Du hast es gesagt. Doch ich erkläre euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Das sagt er. Also sehr sphärisch, diese Antwort. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und rief, er hat Gott gelästert, wozu brauchen wir noch Zeugen? Jetzt haben wir alle die Gotteslästerung selber gehört. Ja, aber Gotteslästerung ist kein Todesurteil für ein Römer. Ja, aber für einen Israeliten schon. Für einen strenggläubigen. Für einen hohen Priester ist das. Ja. Das ist kein Grund, jemanden jetzt erstmal zu töten. Ja, sie müssen sich jetzt erstmal im eigenen Kreis darüber klar werden, warum sie ihn umbringen wollen. Und dann werden sie sich was ausdenken für die Römer. Wir sind noch im ersten Verhandlungszirkel. Und dann fragt er auch gleich herum, was ist eure Meinung? Und die anderen rufen, ja, der ist schuldig, der muss sterben. Und dann spucken sie ihm ins Gesicht und hauen ihm eine rein und ohrfeigen ihn und rufen, Messias, du bist doch ein Prophet, sag uns, wer hat dich geschlagen? Und draußen im Hof, und darum geht es ja heute, um diese Person sitzt der Petrus. Und da kommt eine Magd, die da auf und ab geht und wahrscheinlich den Wachen irgendwas zu trinken bringt und so, und sagt zu ihm, sag mal, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa da zusammen. Die hat offenbar ein besseres Gesichtergedächtnis, denn die weiß es und die hätte kein Judas gebraucht, um Jesus zu erkennen. Na gut, egal, man hat ja auf die Frauen nicht gehört, auch hier wieder ein Fehler. Also jedenfalls sagt sie, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Und dann sagt Petrus, hä, was, wovon sprichst du, ich weiß gar nicht, was los ist. Und da will er zum Tor hinausgehen, er macht sich jetzt schon dünne. Da sieht ihn eine andere Magd und sagt zu denen, die da stehen, der ist doch auch einer von denen, die da mit diesem Verbrecher da zusammen waren. Und er leugnet wieder und schwört, also ich kenne den nicht, nie gesehen. Und daraufhin kommen die Leute, die da herumstehen und umringen ihn, es wird also jetzt ein bisschen bedrohlich, und sagen, wirklich, das stimmt, du gehörst doch auch zu denen, deine Mundart verrät dich. Aus Galiläa. Ah, die sprechen da offenbar schwäbisch, sächsisch, genau. Sowas. Also deutlich erkennbar. Die aus Galiläa gelten ja immer als die vom Lande und die also ein bisschen, also wie hier im Norden die Bayern oder so. Das sind die so ein bisschen mit einer langsamen Dialekt. Gut. Und Mundart verrät dich, siehst du? Besser Mund halten. Und da fing er an, sich zu verfluchen und schwor. Ich kenne den Menschen nicht. Und gleich darauf krähte ein Hahn. Petrus erinnert sich an das, was Jesus ihm gesagt hat, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und dann geht er hinaus aus dem Hof und weint. Und er weint bitterlich. Er weint bitterlich, genau. Das ist eine wahnsinnige, in der Matthäus-Passion. Eine wahnsinnige Szene. Eine wahnsinnige Szene und ein Wahnsinn, der sinkt dann ganz hoch. Ja, und der Evangelist. Dann wird's ganz still danach. Und dann wird's, und genau, und dann ist Pause. Weint bitterlich. Ja, da werden zwei verschiedene menschliche Haltungen beschrieben. Das eine ist der Verrat und das andere ist die Verleugnung. Ja. Also ich kenne den nicht. Also ich gehöre da nicht dazu. Ja? Also aus Angst, die Verleugnung aus Angst. Und sie gehören aber, das wollte ich immer am Anfang auch nochmal sagen, sie gehören alle in diesen Kreis. Es ist also, diese Geschichten werden erzählt, um zu sagen, wir sind hier, auch wir Urchristen oder wir Christen, die wir 20, 30 Jahre später eine Gemeinde gebildet haben, wir sind alle total menschlich. Und wir sind zum Beispiel, wenn wir dann zu unserem Glauben stehen sollen, zum Beispiel, wenn sie dann... Wenn es eng wird. Ja, wenn sie dann zum Beispiel vor dem römischen Gott ihr Opfer bringen sollen. Der Versuch der Römer, das Reich zusammenzuhalten, ist ja, dass sie zum Beispiel den Augustus zum Gott erklären. Und dieser Augustus, dem muss dann geopfert werden. Die verschiedenen Kaiser haben sich dann zum Gott erklärt. Das ist für den römischen Glauben gar kein Problem. Also, die haben ja ihre Götterwelt und da rückt dann der jeweilige Kaiser. Imperator. Genau, der rückt dann in die Götterwelt hinein. Und dann wurden die Bürger dieses riesigen römischen Reiches aufgefordert, diesem Gott zu opfern. Die einzigen, die ausgenommen waren, waren die Juden. Die hatten dieses Sonderrecht, dass sie nicht opfern mussten. Aber die Christen dann mussten opfern und dann mussten sie sich sozusagen bekennen. Entweder sie haben das gemacht und hatten dann Probleme, Verfolgung oder in bestimmten Zeiten auch Tod oder sie verleugneten. Sie sagten halt, ich kenne den Jesus nicht. Ich gehöre da gar nicht dazu. Und diese Szenen sind aber alle beschrieben hier in dieser Passionsgeschichte nach dem Motto, die gehören aber trotzdem alle zu uns. Ja. Aber jetzt will ich dir aber mal aber jetzt nochmal zurück. Es geht ja dann noch weiter. Ich werde gleich weiter erzählen. Aber an dieser Stelle denke ich, dass der Petrus doch eigentlich jemand ist, mit dem man sich wunderbar identifizieren kann. Ja. Also das ist doch, das bin doch ich. Ja, genau. Ne, das bin ich in dieser Geschichte. Ja, vielleicht der Judas aber auch. Also es sind, Herr bin ich's. Das ist so die Szene am Abendmahl, wo der sagt, einer von euch wird mich verraten. Und keiner sagt, ho, bist du das? Sondern Herr bin ich's. Ja. Also auch dieses, ich überrasche mich selbst im Negativen. Auch diese Erfahrung haben natürlich die Christen auch alle gemacht, natürlich. Und es ist eine totale, ich sag mal, urabgründig menschliche Geschichte, diese Prozessgeschichte, diese Passionsgeschichte. Aber sag mal, ist es denn nicht einfach schlauer zu sagen, ich kenne den nicht? Was hat denn jetzt die Geschichte davon und die Historie davon und Jesus davon, wenn ich jetzt auch noch sterbe? Hat da irgendeiner was davon? Das hat eine Logik in sich, aber wenn alle so gehandelt hätten, dann hätten wir dieses Buch nicht und dann müssten wir uns nicht drüber unterhalten. Also es gibt dann schon eine Logik zu sagen, ich gehöre zu einer bestimmten, ich sage jetzt mal, Glaubensgemeinschaft oder Wertegemeinschaft. Und die Werte sind ja hier auch ein bisschen angedeutet, wenn der Jesus sagt, wer das Schwert in die Hand nimmt, der wird durch das Schwert sterben. Das ist also, da steckt auch ein ganz pazifistischer Kern drin, wehre dich nicht. Also diese ganze Passionsgeschichte ist ja eine, der wehrt sich ja nicht. Das ist ja auch, sag mal, ist im Kern eine pazifistische Geschichte. Es gibt halt bestimmte Werte, zu denen man dann steht und für die Menschen dann auch sterben. Nawalny zum Beispiel. Oder bestimmte Menschen, die sagen, ich sterbe für eine bestimmte Werteordnung. Und wenn das niemand tut, dann stirbt die Werteordnung mit ihnen. Da ist was dran, aber es ist halt schwer, nicht? Ja. Also schwer also ist es nicht. Deswegen werden die Geschichten ja auch erzählt, dass man sich mit ihnen identifiziert. Ja, ja, wir haben natürlich unser Kino, die Literatur ist voll mit diesen mit diesen ganzen Helden, nicht? Ja. Aber die Frage ist, wie schlau ist es? Also die Natur hat uns ja so geschaffen, dass wir versuchen, unsere DNA möglichst weiterzugeben und noch ein bisschen weiterzuleben und eben nicht aufgrund von Werten draufzugehen, sondern noch ein bisschen auf dem Planeten rumzulaufen. Ja, ich glaube, dass unsere DNA uns beides mitgegeben hat. Und die einen, und da vielleicht sind unter 12 immer einer oder zwei, die dann tatsächlich Helden sind, ja. Mhm. Und die anderen gehen. Ja, einer unter 12 ist aber viel, das muss ist ich viel. Sagen. Ja. Darf ich dir jetzt noch mal zum Judas was erzählen? Ich wollte noch, nein, zum Judas zu kommen wir gleich. Jetzt müssen wir erst die Geschichte erzählen. Ja. Vorher wollte ich aber noch sagen, dass es ja auch heute diese Helden gibt. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben hier. Zum Beispiel Zelensky. Zelensky, der gesagt hat, ich brauche Waffen und keine Mitfahrgelegenheit. Als es losging, als Russland die Ukraine überfallen hat. Mhm. Wir haben gerade von Nawalny gesprochen. Den haben wir hier auch schon mehrfach erwähnt. Mhm. Aber Zelensky zum Beispiel, der da bleibt, obwohl er die Gelegenheit hat, abzuhauen. Das ist so ein Gegen-Petrus. Mhm. Ne? Und der sich dann natürlich auch Putin in den Weg gestellt hat, aber eben dann auch Trump. Mhm. Also der legt sich ja irgendwie mit allen an. Und das ist doch das ist ein richtiger Superheld. Wie diese Geschichte ausgeht, das werden wir erfahren. Ich finde, das ist ganz gruselig, was da zurzeit passiert. Da passiert Verrat auf der höchsten Ebene. Der wird gerade von den Amerikanern und wie auch immer, mal sehen, was die Europäer machen, aber der wird gerade von allen Seiten verraten. So, jetzt geht's weiter hier in meinem Evangelium. Und am nächsten Morgen, da fassen die hohen Priester und die Ältesten gemeinsam den Beschluss, dass Jesus hingerichtet werden muss. Und dann lassen sie ihn fesseln und führen ihn zum Statthalter Pilatus. Also man muss wissen, Johanna, vielleicht kannst du uns das erklären, wie Jerusalem damals aufgestellt war. Die haben sich nicht selbst verwaltet oder haben sich nur so zum Schein selbst verwaltet, die Israeliten, sondern sie waren von den Römern besetzt. Pilatus war der Statthalter, war so eine Art Statthalter, wie kann man das sagen? Das war so eine Art Provinzgouverneur. Genau, Provinzgouverneur. Ja, was wir historisch wissen, ist ganz klar, es gab diesen Pilatus, der hat 6 Jahre, glaube ich, als Provinzgouverneur da gearbeitet. Der ist dann wegen schlechten Verhaltens abgerufen worden, das weiß man auch. Ja. Und der ist die juristische Ebene, die, wie sagt man, die Schwerverbrechen ahnden kann. Ja. Und auf der anderen Seite hatten die Juden so eine Art Selbstverwaltung in dem ganzen religiösen Bereich. Ja. Also die Juden hätten jetzt dem Jesus so richtig nichts tun können, es sei denn, sie geben ihn weiter als politischen Aufrührer. Da müssen sie sich jetzt noch was einfallen lassen. Das werden wir ja noch erfahren, was sie sich da einfallen lassen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die gesamte innere Sicherheit und juristische Sicherheit ist jedenfalls in den Händen der Römer. Genau. Da können die Jerusalemer gar nichts ausrichten. Nee. Die haben gar nichts zum Sagen. Ja, aber die haben die religiöse Oberhoheit. Über die religiösen Dinge dürfen sie selbst entscheiden. Ja. Genau. Also jetzt geht's dann zu Pilatus. Und das erfahren wir dann das nächste Mal, was bei Pilatus vor sich geht und wie dann der Untergang Jesu seinen Lauf nimmt. Aber vorher kommt noch folgende Szene und die hören wir uns jetzt an. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den Hohepriestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut habe ich verraten. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und erhängte sich. Ja, und die hohen Priester nehmen die Silberlinge und sagen, das ist kein gutes Geld, das stinkt, das können wir jetzt nicht wieder dem Tempel zuführen, sondern wir kaufen davon einen Acker. Da können wir dann Leute drauf begraben, die irgendwie heimatlos sind, homeless, arme Leute, fremde Leute. Bohren wir dann Löcher und tun sie da rein. Die nicht zu unserer religiösen Gemeinschaft gehören. Genau, und deshalb heißt der Acker bis heute Blutacker, weißt du? Ob es den noch gibt? Also man vermutet, dass das eine Art Friedhof war. Ja? Ja. Aber wo der genau gewesen ist, weiß man nicht. Aber weißt du, was da ganz komisch dran ist? Das ist mir jetzt erst aufgefallen, wieder beim Lesen. Kannst du dich noch an die Szene erinnern, wie der Josef, wie der im Alten Testament in die Grube geworfen wird? Ja, unser Josef, unser lieber Josef, der dann später der Traumdeuter des Pharao wird. Genau, die Brüder überlegen sich ja, ob sie den umbringen. Ja. Und dann kommt der Juda, der eine Bruder. Ja, nachdem der Stamm Juda dann benannt wird. Ja, der Juda, der kommt dann und sagt zu seinen Brüdern, komm, den bringen wir nicht um, sondern den können wir ja da in die Grube werfen. Ja. Und dann wird der verkauft an die Kaufleute. Ja. Und dann kriegt der Judas 20 Silberlinge. Ehrlich? Ja. Und hier sind es 30? Ja. Es gibt so eine Art, eine kleine, so eine Art Parallele. Mhm. Verkauft. Der Josef wird schon verkauft. Mhm. Ja. Stimmt. Und das ist ja interessant. Das ist eine ganz merkwürdige, merkwürdige Parallele. Ich finde diese Judas-Figur, die ist, ich weiß nicht, ich würde sie eigentlich am liebsten irgendwie aus dieser Bibel rausstreichen, weil sie hat so eine unglaublich furchtbare Wirkung gehabt. Also jetzt muss ich dir was vorlesen. Ja. Jetzt muss ich dir was vorlesen. Und zwar habe ich über den Judas einen Text geschrieben. Mhm. Und da wollte ich was draus vorlesen. Mhm. Ist schon ein paar Jährchen her, es war 2010, aber es ist nach wie vor gültig, muss ich sagen. Du bist begeistert von deinem begeistert. Von deinem aber eigenen Text. Lass mich vorlesen, dann wirst du auch begeistert sein. Judas war einer der Jünger Jesu. Er trägt als einziger eine Ortsbezeichnung im Namen Ischariot, was wahrscheinlich aus Kariot bedeutet. Judas gehört wie Jesus dem Stamme Juda an, dem erwählten Stamm des David. Er soll, so erzählt es das Neue Testament, den abtrünnigen Rabbiner, den ketzerischen Wanderprediger Jesus, beim Passafest in Jerusalem an dessen Todfeinde, die dogmatische jüdische Sekte der Pharisäer, verraten haben. Es ging darum, Jesus abseits des Rummels der Feierlichkeiten und unbemerkt von seinen Fans in die Gewalt zu bekommen. Judas, erfährt der Leser, führt bewaffnete Soldaten in den nächtlichen Garten Gethsemane und bezeichnet den festzunehmenden Jesus mit einem Kuss. Dem Judas-Kuss. Die mächtigen Pharisäer sorgen dann mit Ranküne und Erpressung dafür, dass der Störenfried Jesus mithilfe der römischen Besatzungsmacht hingerichtet wird. 30 Silberlinge soll Judas für die Auslieferung des Gottessohnes kassiert haben. Das war auch 33 nach Christus nicht viel. Als Judas die Auswirkungen seines Verrats erkennt, erhängt er sich. Vielmehr weiß man nicht über den düstersten aller Jünger. Die vier Evangelisten lassen kein gutes Haar an ihm. Geldgierig und hinterhältig sei er von jeher gewesen, ein Gewissenloser, ein Verräter von der ersten Stunde an. Je größer der Abstand zwischen der Entstehung des jeweiligen Evangeliums und dem historischen Geschehen, desto niederträchtiger die Ausformung des Judas. In den mittelalterlichen Darstellungen erscheint er dann als Inbegriff des Bösen, als Werkzeug des Teufels. Er wird zur Hassfigur der Kirche und zum Liebling der Antisemiten. Merkwürdig bloß, dass der Vielschreiber Paulus, der nur wenige Jahre nach dem Kuss zu den Jüngern stößt, nicht ein einziges Wort über den angeblichen Verrat verliert. Schämte man sich in der frühen Christenheit dieses schwarzen Schafes so sehr? Oder hat es den Judaskuss womöglich gar nicht gegeben? Judas wirkt wie eine literarische Figur, die auf die Bühne geschickt wird, weil das Drama sie braucht, um sich zu entfalten. Judas, der Katalysator in diesem Prozess, eine Substanz, die hinzugefügt wird, die gewünschte Reaktion hervorruft und sich dann rückstandslos auflöst. Denn was wäre aus Jesus geworden ohne den Skeptiker, den Aussteiger Judas? Definitiv kein Auferstandener, sondern höchstens eine Art Konfuzius, bis ins Alter metaphysische Texte ersinnend, die in seiner jüdischen Splittergruppe mächtig gut angekommen wären. Oder, wie der Rhetorikprofessor Walter Jens einmal räsonierte, bloß ein verrenteter Zimmermann, nicht gekreuzigt, sondern am Kreuze schnitzend, ein unter seinesgleichen geachteter Mann, dem die Sprüche längst verziehen waren, die er gemacht hatte, als er jung war. Ohne Judas, den Verräter, hätte es das Christentum nie gegeben. Kein Heilsversprechen, keine Erlösung, kein Opfer, keine Religion. Über viele Jahrhunderte hat kaum einer dieses Judas-Opfer die selbstzerstörerische Leistung des dunklen Jüngers gewürdigt. Im Gegenteil, Judas musste das infame Klischee vom Juden bedienen, der für Geld auch den Weltenretter über die Klinge springen lässt. Er war der Grund, warum die Kirche Selbstmördern ein christliches Begräbnis verweigerte. Erst mit der Aufklärung, als der Zweifel zu einer erlaubten Kraft wird, geschieht Judas Gerechtigkeit. Vom abgespalteten Bösen wird er zur tragischen Figur. Er beginnt an seinem Meister zu zweifeln. Er hat den Glauben an die gute Sache verloren und sprengt die Idylle der Jünger. Judas, der Urvater der Neinsager, die jede Gesellschaft braucht, um sich selbst nicht zu genügen. Neinsager stoßen Debatten an und zwingen ihr Gegenüber zum Denken. Sie sind die Feinde des Stillstands, sie treiben die Gesellschaft voran. Erst durch den Verrat des Judas wird Jesus zum auferstandenen Messias werden, die Jünger zu Aposteln. Er ist die Ursache dafür, dass es weitergeht und größer weitergeht. Er ist der Auslöser der Katastrophe und das Instrument des Heils in Personalunion. Judas und Jesus gehören zusammen. Einer ist des anderen Schicksal. Sie sind Brüder. Bis in den Tod. Beide sterben am Karfreitag. Der eine aufgehängt am Stamm des Kreuzes, der andere aufgehängt am Baum. Am Baum der Erkenntnis. In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts erlebt die Figur des Judas einen regelrechten Boom. Es ist die Zeit der Studentenrevolte, in der die Jungen die Traditionen ihrer Eltern verraten und mit deren Moralvorstellungen brechen. Und der blutjunge britische Musiker Andrew Lloyd Webber komponiert sein bestes Werk, die Rock'n'Roll-Passion Jesus Christ Superstar, in deren Mittelpunkt nicht der leidende Titelheld steht, sondern Judas. Dem gehört gleich der erste Song, My Mind is Clearer Now. Das Lied von der Erkenntnis, die der Anfang der Skepsis ist. Du glaubst offenbar inzwischen selber, was die Leute von dir sagen, wirft er dem umschwärmten Jesus vor. Du glaubst tatsächlich, dieses Gerede vom Sohn Gottes ist wahr. Judas ist Ökonom und Stratege der Gruppe. Er will wissen, wo es hingehen soll, wie der Plan des Meisters aussieht. Und er stellt fest, Jesus hat keinen Plan und auch kein politisches Ziel. Für Judas ist Jesus rasch kein Anführer mehr, sondern ein Guru, der die Bodenhaftung verloren hat. Ein sympathischer Idealist, der leider über seine Verhältnisse hinausgewachsen ist und nun für die etablierten Mächte Israels gefährlich geworden, selbst in höchster Gefahr schwebt, ohne es zu merken. Judas, der von sich sagt, I've been your right-hand man all along, verrät Jesus, um ihn vor sich selbst zu schützen und zu stoppen, was er inzwischen für einen bizarren Trip hält. In der Verfilmung der Rockoper von 1973 ist auf den ersten Blick klar, dass die beiden Figuren die Pole der Geschichte ausmachen. Hier Jesus schwach im Glauben, dort Judas stark im Zweifel. Hier ein blasser, schmaler Mann mit traurigen Augen, der unter dem Auftrag zusammenbricht, der ihm aufgeladen wurde. Dort ein kraftvoller, schwarzer Judas, der den Strick, mit dem er sich zuletzt aufhängen wird, vom ersten Bild an um die Hüften trägt. Beim letzten Abendmahl nimmt die Gruppe der 13 für einen kleinen Augenblick exakt die Position ein, in der Leonardo da Vinci sie 500 Jahre zuvor gemalt hat. Jesus mit geneigtem Haupt, die Augen gesenkt, Judas abgewandt und verschattet. Heute ist es still geworden um Judas, jenen Mann, mit dem der notwendige, irreparable Zweifel Einzug ins Christentum hielt. Vielleicht hat er sich selbst überflüssig gemacht, denn wenn der Zweifel die Norm ist und die Unentschiedenheit alles bestimmt, kommt es auf einen Zweifler mehr oder weniger nicht mehr an. Man könnte auch behaupten, wir brauchen Judas nicht mehr, weil er schon der Inbegriff unserer Zeit ist. Der Glaube verflüchtigt sich in tausend Möglichkeiten. Die Psalmen des Alten Testaments gehen unter im Stimmengewirr des Internets. Die Verse des Evangeliums konkurrieren mit den Texten von Tokyo Hotel. Was gibt es da noch groß zu verraten? Großer Verrat setzt einen großen Glauben voraus. Das hast du hübsch geschrieben und ich kann mich erinnern an diesen Text. Ja, aber der ist noch hübscher, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ja. Und jetzt will ich dir mal was erzählen. Jetzt erzähl mal was. Ich will dir erzählen, dass es natürlich die Figur des Judas gegenüber von dem Jesus und als, sagen wir mal, Dreamteam die beiden, die du jetzt gerade mit dem Jesus Christ Superstar beschrieben hast, schon von Anfang an gegeben hat. Es gibt ein Judas-Evangelium. Dieses Judas-Evangelium, von dem wusste man, das hat eine... Ein apokryphes Evangelium, das nicht hier in unsere Viererbande reingepasst hat. Genau. ein apokryphes, ich würde sagen, erzähle ich danach gleich, gnostisches Evangelium, ein Evangelium, das massiv antikirchlich ist und das wahrscheinlich im 2. Jahrhundert entstanden ist. Man wusste von diesem Judas-Evangelium, weil der Irenäus, ein später als Heretiker gedachter, also Kirchendenker, dies zitiert. Mhm. Also Irenäus, 2. Jahrhundert hat er gelebt und von dem wissen wir in seinen Schriften, dass es ein Evangelium des Judas gegeben hat. Und dann beginnt jetzt so eine Indiana-Jones-Geschichte. Ah, wer hat denn das geschrieben? Judas selbst, oder? Nein, also weiß also man nicht, wer das geschrieben hat. Ein Evangelium, das von Judas handelt, oder aus seiner Perspektive. Na, pass auf, ich erzähl's dir. Und also man wusste, dass es gibt ein Judas-Evangelium. Man wusste nicht, was da drin steht. In Al-Minya in Ägypten wird dann, so hat man rekonstruiert, dieses Judas-Evangelium, also wird ein Papyrus gefunden und der wird dann auf einem Markt verhökert und ein Archäologe, also so richtige Indiana-Jones-Geschichte, ein Archäologe findet dieses oder kauft dieses. Man weiß nicht, durch welche Hände das gegangen ist. Auf jeden Fall 1978 wird es der Welt sozusagen verkündet. Wir haben ein Buch aus dem wahrscheinlich 2. Jahrhundert und dieses verschwundene Judas-Evangelium haben wir gefunden. Das klingt nach Hitler-Tagebüchern. Das ist tatsächlich von allen möglichen Wissenschaftlern geprüft, dass das ein Judas-Evangelium aus dem 2. Jahrhundert ist. So, und jetzt, was steht da drin? Ja, was steht da drin? Nie gehört davon. Ja, das ist alles vor mir verborgen. Da steht drin, dass der Judas der Einzige ist, also ein massiv gegen alle Apostel, also massiv gegen die damals junge Kirche, ein Anti-Evangelium, weil der Judas ist der Einzige, der den Jesus eigentlich verstanden hat. Die anderen überhaupt nicht. Und es ist ein Dialog zwischen dem Jesus und dem Judas. Und der Jesus erklärt ihm und der Judas ist der Einzige, der den Jesus und seinen Weg versteht. Und dieser Verrat ist gar kein Verrat, sondern das ist einfach das, was sein muss. Ja? Eine Abmachung. Es ist eine Abmachung zwischen den beiden. Und die beiden reden dann über himmlische Sphären. Also das ist ein richtig abgefahrenes Buch, wie die Gnostiker eben damals waren. Die Gnostiker, es ist eine Gruppe, die von der Kirche als Heretiker abgeschieden wurden, weil die haben nicht an den irdischen Jesus geglaubt oder die haben geglaubt, dass der Jesus eigentlich immer schon Gott war und ein Lichtfunke in ihn hineingegangen ist und er dann wieder zurück zu dem Himmel gegangen ist und nie richtig ein lebendiger Mensch gewesen ist. Und die Kirche hat ja immer darauf festgehalten, dass er Mensch und Gott ist. Und die Gnostiker, die haben sozusagen daran geglaubt oder haben den Jesus so gedeutet, dass es eigentlich nur Gott ist und der mal zufällig auf die Welt gekommen ist und so. Also das Irdische hat die Kirche immer festgehalten und die Gnostiker nicht. Und die haben daraus eine riesige Lehre gemacht von verschiedenen Himmelssphären, in die man dann hineingeht und dass man sich, also so ein bisschen frühe, massive Esoteriker. Und dieser Judas, der galt dann damals schon als Gegenfigur und wurde da aufgebaut als Gegenfigur gegen diese dummen Jünger, die nichts verstanden haben. Und der Einzige, der das richtig was verstanden hat, ist der Judas. Ah, das ist ja dann auch bei Weber wieder aufgegriffen. Das ist 78. Und der verweist dann auch auf eine Sekte, die nennen sich die Kainiten. Und die berufen sich auf den Kain. Also das ist so die Gegengeschichte. Ja, genau. Und auf den Esau und auf die Sodomiten. Alle verworfenen. Und auf die Sodomiten. Ja. Genau. Also alles, was im Evangelium sozusagen oder in den biblischen Schriften. Was schlecht gemacht wird. Genau. Das wird dort gerettet. Ich habe es jetzt falsch gesagt. Der Papyrus-Kodex, der wird zwischen 300 und 350 wird es, also nicht im 2. Jahrhundert, sondern im 4. Jahrhundert wird er datiert. Ja, und das ist die verborgene Rede, mittels derer Jesus 8 Tage lang mit Judas gesprochen hat. Also das ist da sozusagen das Dokument niedergelegt. Und 3 Tage, bevor er das Passamahl machte, das ist sozusagen die Szene. Das ist ja aus dem Griechischen übernommen, diese großen Dialoge. Genau. So wurden ja auch die Weltenläufe, bei den griechischen Philosophen wurden ja als Dialoge abgehandelt. Genau. Und es ist der geheime Bericht über die Offenbarung des Jesus an den Judas. Ja, das ist ja witzig. Ja, und das hat man dann gefunden. Ist das nicht wahnsinnig, dass man sowas immer noch findet? Ich kann mir das gut vorstellen, dass da diese Verzückung, weißt du, in diesen Gemeinden ständig dieses Verzückung und ständig der Jesus und der böse Judas. Und man kann sich das sehr gut vorstellen, wie diese religiösen Eiferer da auch wieder allen auf die Nerven gingen und dann eine kräftige Reaktanz hervorgerufen haben. Ja. Bei denen, ich kann es nicht mehr hören. Und dann jetzt, was ist eigentlich mit diesem Esau? Eigentlich war der doch okay. Der wurde doch nur beschissen von dem Jakob. Ja. Und der Kain hatte doch recht, wenn er den Abel erschlagen hat, weil der Abel hier als Liebkind sich bei Gott die ganze Zeit Liebkind gemacht hat und jetzt hat mal einer auf den Tisch gehauen. So. Also das kann ich mir gut vorstellen. Trotzdem ist er auch dort ambivalent in diesem Judas-Evangelium. Also er ist da kein ganz Guter. Er wird von Jesus als der 13. bezeichnet. Mhm. Ja? Ja, in diesem Jesus zu den 12 rechnen. Und das wirst du toll finden, dass der Jesus dann dem Judas gegenüber diesen alttestamentlichen Schöpfergott total verlacht. Mhm. Also der findet diesen ganzen alttestamentlichen Gott ganz schrecklich. Und dass diese Kirche dieses Alte Testament da mit ans Neue gehängt hat und sich mit diesem Gott, den du auch immer so schwierig findest. Ich finde alle Götter schwierig, auch im Neuen. Also die Ablehnung des Schöpfergottes, Ablehnung der Eucharistie, des Abendmahls, das steht da alles drin. Und Jesus teilt dann nur mit Judas seine Geheimnisse. Und du wirst der verfluchte 13. sein. Und du wirst über die anderen herrschen. Also solche Sätze stehen da drin. Also Wenn auch rätselhaft. Rätselhaft. Es ist auch ein ganz rätselhaftes Buch. Aber man merkt, dass es diese Gegenreaktion zu der damals sich formierenden Kirche gegeben hat. Mhm. Und dass man, vermutlich ist es auch antihierarchisch und man verbündet sich mit allem, was da so ausgeschieden wurde. Mhm. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen mit der Jungschen, mit der Psychologie des C.G. Jung, der ja sagt, dass alles, was so leuchtet und hell ist, und so gut wirkt, immer auch seinen Schatten hat. Mhm. Und dass es, wenn ein Mensch seine eigenen Schattenseiten nicht integrieren kann, dass das eigentlich ins Verderben führt, auch wenn man so wahnsinnig viel von sich selber hält und nicht begreift, dass man Schattenseiten hat, dass man ein Verräter ist, dass man ein Verleugner ist, ein Lügner ist und so. Wenn man das alles nicht akzeptiert, dann kann man eigentlich keine integrierte und interessante Persönlichkeit werden, sondern dann wird man Donald Trump wird man dann. Genau. Dann läuft man auch in sein Verderben als Mensch. Also das ist die feste Überzeugung von C.G. Jung, dass das eine Lebensaufgabe ist, seine eigenen Schatten zu integrieren. Und jetzt sind wir wieder bei der Passionsgeschichte. Da geht es, glaube ich, auch, die Weisheit dieser Passionsgeschichte ist es auch, die Integration dieser Schattenfiguren. Die haben alle ihre Rolle. Sie sitzen alle am Abendmahlstisch. Und sich über andere zu erheben, das ist die Warnung davor. Ich habe auch ein bisschen geforscht jetzt, weil doch der Judas sehr stark besprochen wurde, aber der Petrus ein bisschen zu kurz gekommen ist. Diesen beiden Figuren nachspürend bin ich auch der Frage nachgegangen nach der Feigheit. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt um die Feigheit. Ich habe dann auch festgestellt, dass die Tapferkeit nach Platon eines der 4 Kardinalstugenden ist, neben der Weisheit, der Besonnenheit und der Gerechtigkeit. Aber die Feigheit hat er nicht gewürdigt. Und ich habe auch ein wunderbares Zitat gefunden von Michel de Montaigne aus dem 16. Jahrhundert, der sich in seinen Essays mit der Psychologie der Feigheit beschäftigt hat. Wahre Tapferkeit erkenne man daran, dass sie sich nur auf einen Kampf mit Wehrfähigen einlasse, schreibt Montaigne, denn es macht ihr keinerlei Vergnügen, einen Stier, der schlapp ist, zu besiegen. Die Feigheit hingegen dränge sich vor, wenn der Gegner wehrlos sei. So pflegen ja auch feige Köter im Hause das Fell des wilden Tieres zu zerbeißen, das sie auf freiem Felde nicht anzugreifen wagen. Der Inbegriff des Feigen sei der Tyrann. Weil ihn ständig alle schrecken, will er alle niederstrecken. Die moderne Übersetzung von Tyrannei ist Diktatur. Das ist doch interessant, nicht? Das fand ich jetzt interessant, dass der Feigling, der größte Feigling ist der Tyrann und der sich an denen vergreift, die sich nicht wehren und dann können. Und dann nach unten tritt. Und diese Rachefantasien, die der dann hat, wenn einer mir widerspricht, dann wird er draufgehauen und so. Kennen wir ja auch. Wahnsinn. Mhm. Und dann hier, auch bei der Bild-Zeitung habe ich eine interessante Auflistung der größten Feiglinge gefunden, die sie da, also wurden da gegeißelt. Zum Beispiel der Ted Kennedy, der 1969 mit seinem Wagen von einer Brücke in einen Kanal gestürzt ist und seine Sekretärin, die 28-jährige Mary, hat er drin gelassen, während er sich selber retten konnte. Ach du lieber Himmel. Und die lebte da noch 3 Stunden drin, in diesem Unterwasserauto in einer Luftblase. Er hat aber die Polizei nicht gerufen, weil er besoffen war und um seine Karriere fürchtete. Oh Gott. Hat er die Frau sterben lassen. Ja, oh Gott. Das ist zum Beispiel einer der Feiglinge, die hier gegeißelt werden. Oder der berühmte Kapitän Francesco Schettino, den kennen wir ja auch. Der abgehauen ist. Ja, aus der Costa Concordia. Ja, dieses riesige Schiff, das er auf Grund hat laufen lassen. Ja, genau. Er hat auf einen Luxusdampfer vor der italienischen Küste untergehen lassen, weil er zu doof war und an die Küste rangefahren ist, weil er irgendeiner Prostituierten, die er auf dem Schoß hatte, wollte Eindruck machen. Und dann hat er dieses Schiff da rangefahren und dann ist es unten aufgeschlitzt und, und ist in Schieflage geraten. Und 32 Leute sind gestorben. Und wer ging als erster von Bord? Er. Er war der Erste. Ich bin ausgerutscht und in ein Rettungsboot gefallen, hat er dann später gesagt. Zufällig war er der Größte, der Erste, der wegkam und wurde dann später auch verurteilt. Ich weiß nicht, er hat jetzt auf Haftverschonung geklagt und weiß nicht, ob er es geschafft hat. Ich habe mich dafür jetzt nicht mehr interessiert. Und dann bin ich auf ein sehr interessantes Interview gestoßen. Das Interview ist aus dem Jahr 2017. Das ging auch um die Feigheit. Und zwar wurde da interviewt in der Frankfurter Rundschau von einer Frau Katja Torwart. Schöner Name, Torwart, ne? Aber schreibt sich mit H. Mhm. Diese Frau hat einen Mann interviewt, der heißt Niklas Frank. Und dieser Niklas Frank war der Sohn, also 1939 geboren, der Sohn von Hans Frank. Und dieser Hans Frank war ein schlimmer, übler Nazi. Und von 1939 bis 1945 Generalgouverneur, sowas ähnliches wie Pilatus, war der in Nazi-Deutschland, im vom Nazi-Deutschland besetzten Polen. Also unter dessen Ägide wurden diese ganzen KZs gebaut. Ja. Ja. Und dessen Sohn hat ein Interview gegeben. Der hat auch Bücher geschrieben, Dunkle Seele, Feiges Maul und so weiter, über die misslungene Entnazifizierung. Und darum geht es auch hier in seinem Interview, weil wir ja von Mut. Der hat mit seinem Vater abgerechnet. Total abgerechnet. Ja, okay. Total abgerechnet. Ja. Und der gibt der Frankfurter Rundschau ein Interview und sagt Folgendes. Von Seiten der AfD, sagt er, hieß es kürzlich, wir räumen auf, wenn wir hier an der Macht sind. Und aufräumen heißt zunächst das Abschaffen einer unabhängigen Presse. Das ist für mich dieselbe Linie wie das Aufräumen mit den Juden. Das hat einfach niemanden gekümmert. Die hatten zwar alle ein schlechtes Gewissen, doch über die Abtransporte wurde hinweggesehen. Lieber hat man sich aus der verlassenen jüdischen Wohnung noch schnell eine Kommode geholt. Ich bin mir sicher, dass selbst der glühendste Nazi wusste, das ist nicht recht. Jetzt wird er gefragt von Frau Torwart, woher kommt diese kollektive Gewissenlosigkeit? Das ist die dunkle Seele, sagt Herr Frank, dessen Vater ein Mörder war. Nein, ich habe auch keine Erklärung dafür, warum das immer so weitergeht. Aber die Leute drücken alles weg. Und sobald mal jemand daran rührt, gibt es Ärger. Niemand will sich persönlich auch nur in die Nähe des Dritten Reiches begeben. Klammer auf, Vogelschiss, Klammer zu. Das habe ich jetzt gesagt. Sie sagen also, die Feigheit sei deutsch? Weshalb? Churchill hat einmal gesagt, antwortet Herr Frank, du hast die Deutschen entweder an deiner Kehle oder zu deinen Füßen. Das hat du sehr lieber viel. Himmel. Was? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja. Churchill hat einmal gesagt, du hast die Deutschen entweder an deiner Kehle oder zu deinen Füßen. Das hat sehr viel mit Feigheit zu tun. Wenn sie in der Siegerposition und viele sind, sind sie mutig. Sobald sie haftbar gemacht werden sollen oder zu sich selbst stehen sollen, da ist die Feigheit sehr groß. Für mich ist das ein Wegdrücken. Jetzt fragt Frau Torwart, was hat das Aufkommen der Rechten mit der erfolglosen Entnazifizierung zu tun? Es ist dieselbe Feigheit, sagt Herr Frank, die da unterwegs ist. Ich meine Pegida, AfD, CSU. Ich meine auch einige in der SPD und in der CDU. Das sind für mich teilweise Leute, die dringend einem Entnazifizierungsverfahren unterworfen sein sollten. Diese Aushöhlung der Demokratie durch die Politiker in allen Reihen finde ich sehr bedenklich. Und die kommt daher, dass man die Verbrechen der Deutschen nicht wirklich anerkennt, stattdessen aber mit hohlen Phrasen um sich wirft. Wir müssen die Verantwortung tragen. Kein Mensch geht nach Hause und sagt so etwas in dieser Art zu seiner Frau. Das ist eine Nullformel. Wir sind durch unsere Verbrechen ein auserwähltes Volk. Denn wir wissen, dass es vom Kleinsten bis in die Gasöfen führen kann. Trotzdem sind wir immer noch bereit, unseren Verstand abzugeben. Wenn ich höre, wie Gauland den Höcke verteidigt, dann ist das das Abgeben des Verstandes zugunsten einer rechtsextremen Ideologie. Die Feigheit ist in der schweigenden Mehrheit verankert und damit auch das Abgeben der demokratischen Werte bis hin zu einem starken Führer. Wenn die deutschen Rechten so einen Typen hätten wie die Österreicher Haider, braungebrannt, gut aussehend, rhetorisch sehr gut, hätten die bei den Wahlen noch ganz andere Werte. Wo sehen Sie denn den Unterschied der anderen europäischen Länder zu Deutschland? Die haben alle nicht solche Verbrechen begangen wie wir. Es gibt keinen Schüler in diesem Land, auch nicht den radikalsten, der nichts von diesen Verbrechen weiß. Doch wie es ist, sehen wir an Höcke, den Geschichtslehrer. Denkmal der Schande, sagt er, weg damit. Die ganzen 12 Jahre, weg damit. Aber das Denkmal steht doch da, sagt Frau Thorwart. Das Denkmal kommt doch nicht aus der Seele des Volkes. Es ist vielmehr die Political Correctness unserer Denkmalbauer. Ich bin da sehr gerne und betroffen durchgegangen. Es wird jetzt nicht erklärt, aber das ist das große Stehlenfeld, genau, in Berlin. In Berlin. Ich bin da sehr gerne und betroffen durchgegangen, vor allem auch durch das Dokumentationszentrum. Wer da nicht rausgeht und sagt, Scheiße, was haben die Deutschen nur in den 12 Jahren alles angerichtet, der will nicht hinschauen. Und so ist es ja auch. Sie gehen raus und wollen Deutschland wieder groß sehen. Also es ist jetzt ein deutschen Bashing. Ich möchte dazu sagen, dass ich ja gerade in Thessaloniki lebe. Und in Thessaloniki sind in schöner Zusammenarbeit zwischen den griechischen Faschisten und Antisemiten und den deutschen Nazis alle Juden umgebracht worden. Die sind alle nach Auschwitz und in die Konzentrationslager. Thessaloniki, von Griechenland aus hat man die nach Polen verschifft. Ja, ja, und Thessaloniki war eine Stadt, die hieß das zweite Jerusalem, weil da mehr Juden wohnten als Christen und der Sabbat wurde gefeiert als Feiertag und es gab ein großes Judenviertel und die wurden alle abtransportiert. Und es ist vielleicht jetzt gerade mal 7 oder 8 Jahre her, dass es ein Erinnerungsmal an diese Abtransporte gab. Die Nazis haben da den riesigen jüdischen Friedhof platt gemacht, haben die Universität draufgebaut. Und wenn du heute am Panorama, an dieser Prachtstraße am Meer entlang gehst, läufst du noch über die Grabsteine der Juden. Sind die da noch sichtbar? Nein, die haben die zerhackt und haben daraus... bin ich auch entlang gegangen, diese... Ja. Als ich dich besucht habe, bin ich da am Meer entlang gegangen. Das ist eine wunderschöne Straße. Bist du über die Grabsteine, der jüdischen Grabsteine gelaufen, haben den platt gemacht und die Universität draufgebaut. Die große Aristoteles-Universität steht auf dem ehemaligen Friedhof. Das ist eine Zusammenarbeit der deutschen und der griechischen Faschisten gewesen, aber... Der Versuch, das sozusagen zuzumauern und sich nicht dran zu erinnern, das kannst du da ganz besonders sehen. Und jetzt wird aber ein Holocaust-Mal dort gebaut. Du hast also an der Küste, hast du rechts, also hast du auf der einen Seite den weißen Turm, der steht da. Mhm. Und auf der anderen Seite wird jetzt ein weißes Holocaust-Denkmal gebaut, auch mit deutschen Geldern, mit sehr vielen griechischen Geldern. Und da wird es dann jetzt eine Erinnerungsstätte geben. Aber das ist jetzt, wie viel, 80 Jahre? Nach 80 Jahren beginnt es. Und die Leute wollen das eigentlich. Die Bevölkerung will das eigentlich nicht. Ja, so also hier. Dieses, ich glaube, es ist was allgemein Menschliches. Er redet hier jetzt besonders von den Deutschen. Und ich glaube auch, was ich toll finde, ist, dieses, wir sind ein auserwähltes Volk, weil wir diese Verbrechen begangen haben. Das heißt, wir müssten es ja besser wissen. Das ist ja eigentlich ein Auftrag. Und ja, gut. Gut, dann nehmen wir diesen Auftrag mal mit. Nehmen wir mit. In die nächste Sendung. Verrat und Verleugnung. Ja, und nächstes Mal wird es ganz bitter. Da geht es nämlich um die Kreuzigung und in die echte Passionskern. Und auch da habe ich wieder schöne Texte, meine Liebe. Da wirst du Augen machen. Oder sagen wir mal besser Ohren. Tschüss. Und auch unsere Gemeinde hier wird zuhören. Tschüss, bis dann. Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.